Und sie versuchten ja, ihn in Bezug auf seine Gäste zu überreden, sie ihnen auszuliefern. Da löschten wir ihre Augen aus, kostet nun meine Strafe und meine Warnungen.